Vater, o Vater, höre mein schwaches Flehen. Lass mich niemals alleine stehen, denn ich bedarf der Kraft, die neues Leben schafft. Darum, o Vater, eile ich hin zu dir. Wenn du mich schützest, bin ich geborgen hier. Wenn du mich schützest, bin ich geborgen hier. Lehre mich wandeln, Vater, auf deiner Bahn, welche uns führet hinbis nach Kanaan. O, welch ein glücklich Los, zu wohnen Jesu Schoß. Darum, o Vater, halte ich hin zu dir. Wenn du mich schützest, bin ich geborgen hier. Wenn du mich schützest, bin ich geborgen hier. Lehre mich glauben, Vater, erbarm dich mein, denn ohne Glauben kann ich dein Kind nicht sein. Drum flehe ich, Herr, zu dir, stärk du den Glauben mir. Darum, o Vater, eile ich hin zu dir. Wenn du mich schützest, bin ich geborgen hier. Wenn du mich schützest,